Also Sie, mir ist da neulich ein Dingen passiert. Oder nee, das heißt, mir ist ja kein Dingen passiert, weil dieser andere Idiot ja gebremst hat. Gucken Sie mal, ich kam bei uns der Ausfahrt raus in meinen Wagen. Beziehungsweise mehr so in Gedanken. Und da fährt ja meistens kein Aas der Straße lang, weil wir ja eine Sackgasse sind. Aber wie ich den Morgen so mit Schmackes um den Mülltonnen biegen will, unten an dieser Lingusta-Hecke, die auf einmal quietschtet. Wie steht da dieser Heini mit qualmenden Bremsbacken und hätte mir mit seiner Stoßstange fast der Seite eingebeult. Sieger, ich hatte als Verhütungsmittel noch geistesgegenwärtig einen Motor abgewürgt. Aber das Gemeine war ja, er war im Recht, nicht in diesem Vorfahrtsdingens. Und das sind ja sowieso meistens die Schlimmsten. Und deshalb dachte ich auch gleich, hoffentlich springt er jetzt raus und haut mir eins in der Fresse. Weil wenn er mich dann anzeigen täte, dann kann ich mir ja das blaue Auge von Vertrauensarzt genehmigen lassen. Und dann kriegt er für seine Vorfahrt von mir aber eine Körperverletzung am Latz geknallt. Dann hat der Engel im Himmel da, Junge, ne? Alles, ne? Wissen Sie ja Bescheid. Und habe ich auch noch extra eine Scheibe runtergedreht, für dass er auch anständig zuhauen konnte und sich richtig schön in sein Unrecht setzen. Ja, und wie ich jetzt so darauf warte, auf einmal passiert gar nichts. Ich gucke hoch, da sitzt der andere ruhig da und glotzt mir fröhlich entgegen. Wenn er wenigstens noch einen Vogel gezeigt hätte oder diesen Götz von Berlichingen, ne, dieses geflügelte Wort von Auspuff. Nee, nicht mal mit der Faust gedroht hat er, nicht, sondern bloß so gelächelt. Sieh, da bin ich aber raus aus dem Wagen, mit den anderen der Tür aufgerissen. Ich sag, dieses feudale Grinsen nehmen Sie sofort zurück. Nicht erst recht haben und dann auch noch frech werden. Nee, meint er, seine Freundlichkeit wäre keine Schikane, sondern de neue Mode. Außerdem wäre ja halb so schlimm, seine Bremsen hätten ja funktioniert, nicht mal Blechschaden. Und ich sollte mich über meinen Fehler nicht so ärgern, er hätte auch schon welche gemacht. Ich sag, ja, Junge, da zieht man ihn auch an bei diesen Umgangsformen, sie Pfeife. Nee, ich bin unfallfrei von so einem kleinen Totalschaden mal abgesehen. Und ich fahre hier seit 13 Jahren jeden Morgen ohne hinzugucken. Und ausgerechnet so ein Blödmann wie Sie, sag ich, wissen Sie überhaupt, dass Sie nach Paragraph 1 der Vorfahrt gar nicht erzwingen dürfen? Also ehrlich, Sie, ich habe doch bei früheren Anlässen noch jeden in Rage gebracht. Wie, aber der war auf so eine gemeine Tour freundlich. Sagte, ach, Paragraphen sind doch bloß für die, die es sowieso nicht lernen. Und ich könnte ja revanchieren, indem ich auch mal einen fahren lasse, der gar nicht dran ist. Da wing er mir zu und weg war er. Also bestimmt, Sie, gucken Sie mal, ich bin doch mit der Schnauze sonst gut zu Fuß. Aber gegen so Kanaken ist man ja als Mensch richtig machtlos. Ach, ich hab mich so geärgert über den. Ich musste Troppen nehmen, alles. Und dann habe ich mir gesagt, bitteschön. Nee, wenn der Menschheit so behandelt sein will, das kann ich auch. Nee, und seitdem ist mir scheißegal, was die Kollegen denken. Seitdem bin ich im Verkehr immer richtig schön Partner. Und sie glauben ja gar nicht, was das für einen Spaß macht, nee, wenn man den anderen mit der Freundlichkeit ärgern kann. Neulich zum Beispiel, so ein ganz teures Weib, also beinahe fast eine Dame, kann man sagen. Ich saß da offen in so ein englischer Flitzer, auf linke Spur, wie es sich gehört, obwohl kurz vor der Baustelle schon Überholen verboten war. Ja, und nun merkte man richtig, wollte sie gern, aber konnte sie nicht. Spinkste sie so immer schief durch die Sonnenbrille, wenn wir nebeneinander standen, ob ich nicht vielleicht verpennen würde, wenn es weitergeht, nicht, damit sie sich bei mir dann vor der Stoßstange klemmen könnte. Ich denk so, warte, du Luder. Und wie wir so gerade wieder Schritttempo drauf hatten, ich den Hintermann ein Zeichen gemacht, ich auf der Bremse getreten und ihr mit der Hand so einen Kratzfuß zugeschmissen. Bitteschön, wenn in meinem bescheidenen Kleinwagen zum Einfädeln nicht so mickerig ist, ja, guckt sie mich so an mit ihren Augenbrauen und dann mit Vollgas in die Lücke rein. Junge, die hat sich vielleicht geärgert. Aber was wollte sie machen? Jetzt hing sie vor mir und wollte sie mir von sich aus wieder eins auswischen, aber keine Gelegenheit. Ich war ja einspurig, das Stück. Sicher, da stand am Randstreifen einer, der wohl Keilriemen ausgewechselt hatte. Oder sein Kind musste mal was Großes. Und der war am Blinken, weil er wieder in der Kolonne wollte. Und den hat sie dann beim Schopfe gegriffen. Mir so ein Handzeichen gemacht, wie wenn ich in einer Tüte blasen sollte. Und den hat sie den vorgelassen. Ja, aber jetzt war sie festgelegt auf dieses Nettsein. Ich wollte ja nicht zugeben, dass sie mich eigentlich bloß zurückärgern wollte mit ihrer Gnade für den anderen. Deshalb über später ein LKW überholen wollte. Und der kam so plötzlich nach links gependelt, nicht, und kriegte dann einen Schreck. Ja, da hat sie den nicht mal angehupt. So getan, als wenn sie, wie gesagt, nicht eben immer so einen schönen Charakter hätte. Nicht noch ganz freundlich am Führerhaus reingewinkt. Junge, der Fahrer, der war so von den Socken, dass er sich bei mir dann noch entschuldigt hat, wie ich vorbeikam. Mit so einem ganz peinlichen Achselzucken. Aber das Komische ist, mit dieser Tour, da kriegen sie fast jeden. Weil die meisten sind ja stolz, nicht? Die wollen sich nichts schenken lassen. Und deshalb ist diese Freundlichkeit, kann man beinahe sagen, richtig wie so ein Pflaumenkuchen mit Hefeteig. Wenn sie die Hefe erstmal gehen lassen, dann wird der Kuchen so schnell mehr, also das glaubt man gar nicht. Da gibt natürlich manche Partner im Verkehr, die zwar vorne lächeln, aber hinten mit den Zähnen knirschen. Aber sowas hat natürlich keinen Wert, nicht? Man muss auch hinten ein freundliches Gesicht zeigen, denn sonst tut man sich ja selber ärgern, nicht? Und nicht der anderen, ne? Da muss man Mensch bleiben. Ja, auch Fußgänger, die kann man wunderbar mit Piesacken, wenn man nett ist, vor allem wenn einer schon mal so extra langsam über der Straße watschelt, weil er merkt, dass man eilig hat. Ja, wenn ich jetzt aber ganz vorsichtig am Zebrastreifen ranfahre und so tue, wie wenn ich der Ruhe selber wäre, dann habe ich den natürlich den Spaß versaut und latschte dann ganz normal darüber. Ärgert sich aber so richtig heimlich, was ich für einen höflichen Menschen bin und er nicht. Und deshalb sage ich immer, also Freundlichkeit ist die größte Gemeinheit, die man den Mitmensch überbraten kann. Und seit ich diese neue Masche habe, da macht mir der Verkehr aber wieder so richtig schön Spaß. Junge, du, ehrlich.